Allzu egalitäre Bestrebungen der staatlichen Bildungspolitik stoßen also an ihre natürliche Grenze, wenn eine wachsende Zahl stabiler und begabter Kinder des Bürgertums dem staatlichen Schulsystem verloren gehen. Zumindest die staatlichen Gymnasien, zunehmend aber auch die Grundschulen, müssen sich dem Wettbewerb der privaten Schulen stellen. Und das fördert den kontinuierlichen Such- und Optimierungsprozess, den jedes Bildungssystem braucht. In einem optimalen Bildungssystem, das jeden nach seinen Fähigkeiten fördert und fordert, ist es am unteren Ende, bei einem IQ von 80, ein Erfolg, wenn ein Schüler bei Abschluss der Schullaufbahn einigermaßen lesen kann und die 4 Grundrechenarten beherrscht. Am anderen Ende dagegen, bei einem IQ von 140, mag es sein, dass in Physik die Grundlagen der Quantenmechanik behandelt werden und daneben ein Hebräischkurs angeboten wird. Auch im besten Bildungssystem wird die angeborene Ungleichheit der Menschen durch Bildung nicht verringert, sondern eher akzentuiert. Funktional, im Sinne eines optimalen Beitrags des Bildungssystems zum Funktionieren von Wirtschaft und Gesellschaft, sind 3 Dinge wichtig. Erstens, Sozialisation im Sinne einer demokratischen und bürgerlichen Gesellschaft, Förderung von Sozialkompetenz und persönlicher Stabilität. Zweitens, hinreichende Vermittlung der Grundqualifikationen im Lesen und Rechnen an möglichst viele als Voraussetzung für eine berufliche Ausbildung. Drittens, Förderung und Nutzung aller geistigen Potenziale. Es ist allerdings fraglich, meint Remo H. Largo, ob in westlichen Industriegesellschaften noch wesentliche geistige Potenziale zu heben sind. Zitat: Vielleicht stehen wir bereits näher an der unüberwindbaren Obergrenze des Bildungspotenzials, als wir wahrhaben wollen. Verbesserungen sind vor allem bei Kindern der sozial benachteiligten Schichten noch zu erzielen, kaum noch bei denjenigen der Mittel- und Oberschicht. Das Bildungspotenzial einer Gesellschaft, worunter ich sämtliche in der Bevölkerung vorhandenen Fähigkeiten verstehe, ist vorgegeben. Es lässt sich nicht beliebig vermehren, sondern nur optimal nutzen. Ich vermute, dass die westeuropäische Gesellschaft im Vergleich zu Entwicklungsländern ihr Potenzial weitgehend ausgeschöpft hat. Zitat Ende. In Bezug auf das Bildungssystem wird alle Tage eine neue Forderung formuliert und eine neue Wahrheit verkündet, beziehungsweise ein neues Defizit beklagt. Das kann auch kaum anders sein, denn alle entdecken die Rolle der Bildung stets neu, in ihrer jeweiligen Eigenschaft als Eltern, Soziologen, Psychologen, Reformer, Utopisten, Weltverbesserer, Politiker. Innere Widersprüche beschäftigen den Einzelnen und gehen quer durch die gesellschaftlichen Gruppen. Es ändert sich im Laufe der Zeit die Wahrnehmung von Defiziten, es ändern sich die Schülerpopulationen und es ändern sich die Schwerpunkte im gesellschaftlichen Konsens, soweit dieser überhaupt herzustellen ist. Auf der anderen Seite steht eine mit dem demografischen Wandel allmählich älter werdende Lehrerschaft, zum größten Teil im öffentlichen Dienst, die das zu tun versucht, was ihr vor 20 oder 30 Jahren in Studium und Referendarzeit beigebracht worden ist. Teile dieser Lehrerschaft weichen, wenn es zu bunt wird, in die innere Emigration oder in Krankheiten aus, was ja nur menschlich ist. Das Scharnier zwischen Politik und Gesellschaft einerseits und den Schulen andererseits bilden 16 Landesschulverwaltungen, die ihre Aufgaben mit unterschiedlicher Qualität und unterschiedlichen Prioritäten wahrnehmen, aber in der Summe eher noch langsamer sind als normale Verwaltungen. Ehe eine Reformwelle alle Schulen erreicht hat und in den Köpfen der Beteiligten angekommen ist, rollt meist schon die nächste heran.